Warum heißt der menschgewordene Sohn Gottes auch Christus? Das ist jetzt vom Griechischen. Der menschgewordene Sohn Gottes heißt auch Christus, was Gesalbter und Geweihter bedeutet, weil man im Altertum die Könige, die Priester und die Propheten salbte und Jesus der König der Könige, der höchste Priester und der höchste Prophet ist. Das ist das dreifache Amt Jesu Christi, dem man immer bestehen muss. Das wird eben durch den Beinamen Christus, der Gesalbte, ausgedrückt. Christus, Christus, Chrisam, steckt es drin, das Wort Salböl. Ja, das ist von dem griechischen Wort, das Salben bedeutet. Nichts mit Krise zu tun, das ist wieder ein anderes Wort. Krisis ist die Entscheidung. Christus ist eben gesalbt als König, ist der König der Könige, als Priester. Der Priesterweihe gibt es auch Salbungen, vor allem der Hände. Bei der Bischofsweihe wird aus das Haupt des Bischofs gesalbt. Und Christus ist der höchste Priester, der hohe Priester des neuen und ewigen Bundes. Die menschlichen Priester haben nur eine Teilnahme an seinem Priestertum. Und er ist der Prophet schlechthin, das ist nicht der Mohammed, der Prophet. Das glauben, sie bilden sich die Mohammedaner ein, dass Mohammed über Christus steht, weil er gesagt hat, ich werde euch einen anderen Tröster senden, und so weiter. Das ist für die dann der Mohammed, was wiederum beweist, dass man alles falsch verstehen kann. Christus ist als der Höchste, der vollkommene Prophet auch gesalbt. Was heißt das jetzt? Diese Salbung, Christus,